Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow, und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, egal zu welchem Thema. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann könnt ihr das gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sabrina. Und Sabrina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jörn. Hallo, Sabrina. Hallo. Dein Thema? Mein Thema, also es geht um meine Eltern. Mhm. Ich verstehe mich mit denen halt nicht mehr so, wie es mal war. Und zwar fing das an, ich war 18, wie ich 18 geworden bin, habe ich halt probiert, das nachzuholen, was ich halt mit 17, 16 nicht durfte. Mhm. Hab dann in der Disco einen Jungen kennengelernt, zu dem ich dann nachher auch gezogen bin mit 18, mhm, und von dem ich dann ganz schnell, sag ich mal, schwanger geworden bin. Mhm. Und das hat aber nicht lange gehalten. Im vierten Monat hat er mich dann sitzen gelassen. Und dann bin ich halt wieder zu meinen Eltern gezogen und hab dann über eine Freundin einen netten Jungen kennengelernt. Mhm. Und mit dem bin ich jetzt zusammengezogen. So, und das Problem ist, von dem bin ich jetzt auch schwanger. Meine Tochter, die ich habe, die ist halt erst 10 Monate alt. Mhm. Und dadurch sind meine Eltern halt ein bisschen enttäuscht von mir. Ein, mhm, bisschen viel, kann man sagen. Kann man auch irgendwie verstehen, ne? Ja. Darf ich da mal so ganz despektiert dich fragen, ob du schon mal was von Verhütung gehört hast? Ja, habe ich gehört. Und wie ist das alles so möglich, dass das so schnell... Also mit dem ersten Partner habe ich verhütet. Da war das ein Unfall, ja, und bei meinem Freund, den ich jetzt habe, der hat sich von ganzem Herzen ein Kind gewünscht, weil er selber mit seinen Eltern auch keinen Kontakt hat. Die haben ihn damals ins Heim gegeben und so. Aber wie lange bist du mit dem jetzigen Freund zusammen? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Mhm. Und der hat sich das halt von ganzem Herzen gewünscht, und da habe ich über die Konsequenzen nicht nachgedacht, mhm, die ich mit meinen Eltern dann habe. Mhm. Ja, und da hinzu kommt, dass er nicht arbeiten geht. Dass meine Eltern halt ziemlich sauer sind, dass er dann halt auf den Kosten von mir, meiner Tochter, lebt. Wo lebt er denn? Er wohnt jetzt bei mir. Du wohnst nicht mehr bei deinen Eltern jetzt im, nein, Moment. Du hast dich dann wieder von deinen Eltern gelöst und bist mit dem jetzigen Freund zusammengezogen. Genau. Ja. Mhm. Ihr lebt von Sozialhilfe, oder? Ja, er hat jetzt diesen Monat Sozialhilfe gekriegt. Mhm. Sonst habe ich die nur bekommen. Ich habe das dem Sozialamt halt nicht angegeben, dass er bei mir wohnt. Mhm. Und dadurch ist meine Oma, weil die halt auch sauer ist, dass das so eine Situation hier ist. Also die Situation ist ja schon wirklich sehr, sehr verquer, würde ich mal sagen. Ja. Da ist ein junger Mann, wie alt ist er? Er ist auch 19. 19 Jahre, der sich, mhm, ein Kind wünscht in dem Alter, weil er, warum auch immer, das mag ja auch verständlich sein, wie du es gerade erklärt hast, mhm, er geht nicht arbeiten. Ich finde, wenn man ein Kind in die Welt setzt, muss man auch die Konsequenzen tragen können, ne? Und auch das Materielle herbeischaffen können. Wieso geht er denn nicht arbeiten? Ja, ich denke mal, also arbeiten ihn möchte er schon. Er hat in der Zeitarbeitsfirma gearbeitet, nur er hat auch mit 19 Jahren schon 20.000 Mark Schulden, und er hat halt gesagt, wenn er arbeiten geht, wird ihm das alles weg gezogen, sag ich mal, und damit kann er uns dann halt auch nicht ernähren. Mhm. Ja, das ist eine seltsame Logik. Das heißt, er geht ja lieber gar nicht arbeiten und bleibt auf den 20.000 Mal Schulden hängen. Ja. Das heißt, er könnte eigentlich arbeiten, tut es aber nicht, mit dem vorgeschobenen Grund, dass die 20.000 Mark dastehen. Ja. Ich meine, also mein leiblicher Vater, der wohnt in Much, der hat ihm jetzt angeboten, wenn sein Chef aus dem Urlaub ist, dass er dann da halt anfangen kann. Mhm. Er muss halt nur zusehen, dass er selber dahin kommt, weil, mhm, er hat kein PKW und das, mhm, ist ein bisschen weiter weg von hier. Mhm. Dann hätte er schon mal einen kleinen Anfang. Ne? Würde er das denn machen? Er würde das machen, das, ja, würde er machen. Mhm. So, das Grundthema, wie du es gerade formuliert hast am Anfang, weil du kommst mit deinen Eltern nicht so klar. Das sind Spannungen. Ja, genau. Ich komme mit dem Geld hinten und vorne nicht aus. Dann frage ich sie halt, ob sie mir was leihen können. Mhm. Und sie sagen dann halt, ja, sag deinem Freund, er soll arbeiten gehen, und dann hast du auch Geld. Womit sie nicht so Unrecht haben, ne? Ja, ja, klar haben sie nicht Unrecht, mhm, aber ich meine, immerhin bin ich noch ihre Tochter. Ja, natürlich. Na, aber die Tochter ist auch schon 19 Jahre alt und, ja, sie sollte auch so verantwortungsbewusst sein, bevor sie sich auf ein zweites Kind einlässt. Ja, das haben sie mir auch gesagt. Sie, ja, haben gesagt, du hast dir die Situation selber ausgesucht, du wolltest groß sein, mhm, also komm damit auch selber klar. Mhm. zum Reden sind sie eigentlich immer für mich da. Mhm. Aber wenn ich irgendwie was habe oder so, dann... Mein Vater sagt immer, ich wäre eine Türkenbraut. Er meinte nämlich, ich dürfte nichts von meinem Freund aus. Ich dürfte nicht rausgehen und so. Ist das so? Am Anfang war das so, wegen Eifersucht. Ich durfte auch keine Röcke anziehen und sowas. Und das hat meinem Vater auch schon ein schlechtes Bild gegeben. Ist dein Freund Türke? Nee, nee. Ist Deutscher. Hm. Wie, du durftest keine Röcke anziehen? Nee. Wie ist der junge Mann denn drauf? Ja, er hatte mal gesagt, ja, das wird die Männer anreizen. Sowas muss nicht sein. Mhm. Hm. Und das hast du auch mitgemacht? Ja, das habe ich gemacht. Ja, du hast nicht so viel starken Willen da, ne, in der ganzen Geschichte. Zumindest ja, anfänglich vielleicht nicht stimmt, gehabt. Das stimmt. Ja. Also ich will dir mal sagen, also ich kann da gar nicht so einen großen Fehler bei deinen Eltern sehen. Ja, der Fehler wird wohl eher bei mir liegen, ne? Der Fehler liegt absolut bei dir, ja. Und ehe du jetzt dich über deine Eltern beschwerst, solltest du vielleicht einfach mal mehr Druck auf den jungen Mann ausüben. Der hat Verantwortung zu tragen. Ja. Vor allen Dingen jetzt hat er Verantwortung zu tragen. Und wenn er schon den Wunsch äußert, er will ein Kind haben, was ich auch für eigentlich sehr unpassend finde, in dem Alter, in der Situation, er hat keine feste Einkunft, keinen Job und nichts, und dann so einen Wunsch einfach so aus dem Bauch heraus zu formulieren, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und dann muss man das Beste draus machen. Ja, das stimmt. Traust du dich denn auch gar nicht so, ihnen mal so ein bisschen die Meinung zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe Angst, dass er dann auch nachher weg ist, dass ich dann ganz alleine bin. Mhm. Aber ich glaube, das musst du tun. Das ist die einzige Chance, dass da so eine gewisse Normalität reinkommt und dass ihr auch Boden unter die Füße kriegt. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und diesem jungen Mann, deinem Freund? Ist das eine gute Beziehung jetzt? Würdest du sagen, dass du ihn sehr liebst, dass ihr euch sehr liebt? Ja, ich auf jeden Fall. Also er sagt auch, meine Mutter sagt, sie glaubt das zwar nicht, dass er mich liebt, aber ich denke schon. Mhm. Hast du auch gewisse Vorbehalte und bist du skeptisch? Nee. Das nicht. Mhm. Nee. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die Probleme mit den Eltern hauptsächlich entfachen die sich an den Geldsorgen. Ja, genau. Ich sag dann meiner Mutter, Mama, kannst du mir Geld leihen? Ich muss Leonie Beber holen, also zu essen. Und dann sagt sie immer, ja, dann gib nicht so viel für ihn aus, das Geld, was du kriegst, ist nun mal für deine Tochter, dann hast du auch Geld. Mhm. Darüber regen sie sich halt auf. Ne? Achso, sie haben auch noch Angst dann, dass das Geld, was sie dir geben, letztendlich, dass sie ihn damit durchfüttern. So hast du das, glaube ich, am Anfang vielleicht auch gesagt. Ne? Genau. Ja. Und damit haben sie recht, Mensch. Da haben sie recht. Und wahrscheinlich geben sie dir dennoch immer wieder mal ein bisschen was, weil ihnen das leid tut. Ja, für mich tun es dann. Ne? Die tun es für dich, aber sie haben recht. Sie haben recht, der ist 19 Jahre alt. Der soll verdammt nochmal arbeiten. Und er soll auch so arbeiten, dass er die 20.000 Mark Schulden abarbeitet. Er hat sie sicher machen können. Dann hat er auch die Verpflichtung, sie wieder abzuarbeiten. Mhm. Und dann besteht die Chance halt, was aufzubauen, nachdem die Schulden weg sind. Aber da musst du halt erstmal richtig reinhauen. Ja. So, und da musst du dem Dampf machen. Nur so läuft das. Nur so läuft Sabrina. Ich werde es probieren. Ja, ich wünsche alles Gute. Okay, danke schön. Viel Glück. Schönen Abend noch. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich möchte euch ein sehr, sehr, sehr freudiges Fax vorlesen, die ihr vorgestern dabei wart. Werdet euch vielleicht erinnern an Sheila. Sheila erzählte, dass ihr Mann und ihre kleine Tochter, ich glaube 2,5-jährige Tochter, vermisst waren in New York. Und sie schreibt, hallo Domian, erstmal vielen Dank für das gestrige Gespräch. Das hat mir sehr gut getan. Es ist mittlerweile 2.30 Uhr, das war dann gestern, 2.30 Uhr morgens, und vor 15 Minuten hat sich mein Mann gemeldet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin. Meiner Tochter und meinem Mann geht es gut. Sie werden so bald wie möglich nach Hause kommen. Ich bedanke mich nochmals herzlich bei euch und wünsche euch und allen Zuschauern und Zuhörern alles Gute. Ich freue mich auch sehr und ihr werdet euch sicher an den Fall erinnern. Ich war ja schon ein bisschen skeptisch, dass der Mann sich gar nicht gemeldet hat und gar nicht versucht hat, irgendwie durchzukommen per Telefon, nachdem doch nun einige Zeit schon vergangen war. Aber er lebt, es ist alles in Ordnung, er ist wohl auf und kommt zurück nach Deutschland. Super, wir freuen uns sehr, Sheila, wenn du zuschauen solltest. Es geht weiter mit Matthias. Matthias ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Matthias. Matthias, ich grüße dich. Das ist sehr schön. Das Fax habe ich jetzt auch gerade mitbekommen. Mhm. Ich habe die Sendung auch gesehen und leitet vielleicht ganz gut aufs Thema ein. Ich möchte jetzt nicht themenbezogen über das Desaster sprechen, sondern eher mal über die Möglichkeit, so ein Desaster auszulösen. Mhm. Das ist auch mein Thema. Ich hatte vor inzwischen knapp 14 Tagen ein Erlebnis gehabt. Ich hätte sozusagen, ich um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber ich hätte die Chance gehabt, so etwas zu tun. Was zu tun? Ein Flugzeug zu entführen? Sozusagen, ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich jemals die Lust dazu gehabt hätte oder auch die Ambitionen. Es geht nur darum, ich arbeite für eine Stiftung, wir unterstützen Westafrika und zu dem Zeitpunkt befand ich mich also am 3. September auf meiner Rückreise von dem westafrikanischen Staat Benin, von der Stadt Cotonou aus nach Europa. Mhm. Und was ist da passiert? Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht viel gedacht. Ich bin selbst Pilot, also Privatpilot, und habe ganz einfach folgende Beobachtung gemacht. Koffer einchecken, beziehungsweise am Flughafen einchecken, ging also wie folgt ab. Es gab keine Durchleuchtungsmaschinen. Ich kenne auch jemand, der an diesem Flughafen arbeitet, der sagt, es gibt auch nach dem Einchecken keinerlei Überprüfungsmaßnahmen. Mhm. Diesem Flughafen. Bisher war man so gewohnt. War das eine große internationale Maschine, in die du eingestiegen bist? Airbus 330, immerhin. Ich möchte die Fluggesellschaft nicht mehr nennen, oder vielleicht wollte ich sie nicht nennen. Mhm. War es denn nur, um es ein bisschen einzuordnen, war es eine europäische Gesellschaft? Ich möchte einfach, man kann es auch sagen, vielleicht ist es ja auch wichtig. Nee, sag's mal nicht, sonst haben wir viele Verdächtigungen und das gibt dann Probleme. Okay, erzähl mal einfach weiter die Geschichte. Es ist ganz einfach so, bisher bin ich mit einer großen französischen Linie immer geflogen. Diesmal mussten wir ausweichen, nachdem die leider überbucht waren. Deswegen war es eine afrikanische Maschine, die eigentlich doch sehr moderne Maschinen hat. Mhm. Also es war eine sehr neue Maschine, ein Jahr alt. Also überhaupt keine Sicherheitskontrollen. Nein, absolut nicht. Es kommt ja noch viel härter. Es ist letzten Endes so, früher war das bei meinem letzten Flug, war im März, war es so, dass hier noch Durchleuchtungsapparaturen standen. Dort wurden die Koffer, Handgepäck, alles durchgejagt. Die haben das angeguckt, fertig. Diesmal waren halt ein paar Militärs da, die standen. Ist normal an solchen Flughäfen. Koffer kurz auf, nicht weiter reingeguckt, Koffer wieder zu, ab rein. Also jeder hätte alles hineinschmuggeln können in das Flugzeug. Richtig, ich habe auch Szenen beobachtet, Schwarze, die wollten einfach ihren Koffer nicht präsentieren, da drückt man dem halt mal schnell umgerechnet 50 Mark in die Hand und dann wurde der Koffer noch nicht mal beachtet. Wir hatten wohl... Du sagst es gerade, es kam dann noch dicker im Flugzeug irgendwie, oder was? Nee, es kommt, man muss dazu sagen, in Afrika sollte man, um seinen Platz auch gesichert zu haben, früh vor dem Abflug abchecken. Wir sind also abends geflogen, wir haben also früh eingecheckt und abends dann sind wir natürlich zum Flughafen gegangen, auch hier mit Handgepäck. Ich wurde nicht einmal angeguckt, es wurde kein Handgepäck angesehen, wir sind in diese Maschine reingekommen. Keinerlei Kontrollen. Also das erstaunt mich jetzt wirklich äußerst. Ich dachte immer, das ist so, ich kenne mich auf afrikanischen Flughäfen nicht aus, war ich noch nie. Ich dachte, das sei internationaler Standard, gerade wo internationale Airlines verkehren, dass diese Sicherheitsmaßnahmen überall getroffen werden. Das würde ja bedeuten, wie du es jetzt geschildert hast, dass man in Afrika unter Umständen in dem einen oder anderen Land ganz einfach ein Flugzeug entführen könnte und schlimmste Dinge anrichten kann. Es ist richtig, im Endeffekt scheiße. Ich könnte so ein Ding fliegen. Ich wenn so einer von dieser Truppe wäre, beziehungsweise ich möchte auch mal anders formulieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass genau solche Menschen, die solche Attentate planen, das auch wissen. Und du hast gerade gesagt, dass du Hobbypilot bist. Das heißt, du fliegst diese kleinen Cessna, wie heißen diese kleinen Maschinen? Richtig, ja, genau richtig. Kann man denn, wenn man eine so kleine Maschine fliegen kann, ist man auch fähig, so einen riesen Jumbo zu fliegen? Ich habe natürlich noch keinen geflogen, ne? Also muss ich jetzt dazu sagen, aber ich möchte mal sagen, die aerodynamischen Verhältnisse, sind die gleichen. Die Technik wird sowohl bei den kleinen Maschinen, also ich fliege keine Cessna, fliege andere Typen, die schon etwas moderner sich fliegen lassen. Im Endeffekt, das Fliegen ist immer das Gleiche. Ich kann das Ding in die Luft bringen, in dem Fall landen ist vielleicht ein bisschen was anderes, ja. Mhm. Aber ich will ja in diesem Sinne das Ding nicht mehr landen, wenn ich möchte. Ja. Wahrscheinlich ist es dann wirklich für jemanden, der etwas bewandert ist, es ist schon einfach, es zumindest zu lenken, ne, das Ding. Ich sag's einfach mal so, lenken ist überhaupt auch für einen Laien kein Problem, aber wenn das Ding mal in der Luft ist, kann das eigentlich jeder, ich sag mal vorsichtig, blöde fliegen, jetzt mal ganz oft dumm gesagt, was vielleicht man können sollte, und das ist aber überall gleich, ob jetzt Hobbypilot, kleine Cessna oder was auch immer, die Navigation, ob das jetzt die GPS, also diese Satellitennavigation ist, Sichtflugnavigation, es ist das Gleiche, also absolut. Das ist sehr bedrückend, was du sagst, finde ich. Es war auch, das wäre vielleicht jetzt eine Überlegung, die Amerikaner haben jetzt 40 Milliarden Dollar locker gemacht. Für was auch immer. Mir wird Angst und Bange, wenn ich daran denke. Vielleicht sollte man einfach ein bisschen mehr Geld auch in die Drittweltstaaten pumpen, damit da die Sicherheitsvorkehrungen genauso streng ablaufen wie bei uns oder wie in Amerika. Aber selbst in Amerika hat es ja nichts genutzt. Ne? Die sind dann mit einem Messer da reingegangen. Du hast ja mitgekriegt, gestern oder wann war es? Vorgestern war ja schon wieder ein Versuch am JFK, also am New Yorker Flughafen, hat ja die Polizei schon wieder potenzielle, wahrscheinliche, hat ja man weiter nichts mehr gehört, aber Menschen mit Bomben und Messern und Waffen wieder wohl festgenommen, was ich aus den Nachrichten das habe ich nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Also, du hast uns was erzählt, was mich sehr beunruhigt, was ich so zum allerersten Mal auch gehört habe. Und ich hoffe, dass es nur eine Ausnahme war und dass auch in den Drittweltstaaten eigentlich die Bedingungen scharf sind und man sich da in gewisser Weise auf etwas verlassen kann. Domian, für Geld kannst du in diesen Ländern alles bekommen. Das habe ich aufgrund der Stiftung mitbekommen. Wenn du jemandem 100 Mark gibst, ist es für den Monatsgehalt. Und ein Typ am Flughafen, der sagt sich, nehme ich es doch nicht, der denkt so weit nicht. Matthias, vielleicht. Klar, ich danke für deinen Anruf und danke auch für diese Information, wenn es auch eine schlimme Information war. Aber je mehr sowas in die Öffentlichkeit gerät, desto besser. Ja, würdest du solche Informationen auch mal öffentlichen Stellen bekannt machen, dass man sowas einfach mal, FBI hat ja Seiten, dass man sowas einfach denen mal als E-Mail oder... Also wenn das FBI nicht weiß, dann dürfte das FBI nicht FBI sein. Also richtig. Ich glaube, dass das in den wichtigen Regionen und Stellen bekannt ist, ja. Ich gehe mal davon aus. Alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich bin verbunden mit Gertrud. Und Gertrud ist 73 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Gertrud, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, ich bin die Gertrud. Du bist die Gertrud und rufst an, weswegen? Ja, es ging da um, ich kann nicht verzeihen oder ich kann verzeihen oder so, gestern Abend. Ich kann nicht verzeihen, ja, das kann ich nicht verzeihen, das war unser Thema gestern, ja. Aber bei mir ist die Situation, ich kann inzwischen verzeihen. Mhm. Und zwar ist es so, ich bin 30 Jahre verheiratet. Mhm. Und mein Mann hat mich jetzt verlassen wegen einer anderen Frau. Jetzt kürzlich erst? Ja, jetzt seit Mai wohnt er nicht mehr bei mir. Nach 30-jähriger Ehe? Ja. Ist er auch in deinem Alter? Nein, er ist 10 Jahre jünger. Naja. Mhm. Aber als wir heirateten, brachte er mir aus seiner ersten Ehe 3 Kinder mit. Mhm. Und die habe ich großgezogen. Mhm. Und ich habe eigentlich eine verhältnismäßig gute Ehe geführt. Es gab natürlich Höhen und Tiefen wie in jeder Ehe. Mhm. Ja? Er war schon einmal verheiratet und ich war auch schon einmal verheiratet. Wie bist du ihm denn auf die Schliche gekommen, dass da, oder hat er dir das erzählt? Er hat es mir gesagt. Ich war Anfang Januar im Krankenhaus, ich hatte eine Magen- und Darmentzündung und als ich nach 12 Tagen wieder nach Hause kam, da stand er plötzlich vor mir und zu Hause hier, er hatte mich dann abgeholt aus dem Krankenhaus und stand vor mir und sagte, ich muss dir was sagen, ich habe eine andere und ich liebe diese Frau bis zum Wahnsinn. Wie lange hat er die schon? Seit November. Seit November. Also seit November vorgestern. Mm-hmm. Und ich liebe diese Frau bis zum Wahnsinn, frag mich nicht und lass mich gehen. Kennst du die? Er hat aber immer noch hier bei mir gewohnt und auch noch mitgegessen. Mm-hmm. Und als würden wir noch verheiratet wären und auch zu Anfang noch im Schlafzimmer mitgeschlafen. Mm-hmm. Aber nicht mehr miteinander geschlafen? Miteinander nicht mehr. Nein, mm-hmm. Das tun wir schon praktisch seit 99 nicht mehr. Da hat er einen schlimmen Herzinfarkt gehabt. Mm-hmm. Kennst du diese andere Frau? Nein. Nein. Und dann hat er nachher plötzlich vorgezogen, ins ehemalige Kinder umzuziehen. Kinderzimmer umzuziehen. Ja, dann hat er da sein Bett aufgebaut. Sag mal, Gertrud, trotzdem nochmal vorab die Frage, bevor du weitererzählst. Wenn man 30 Jahre verheiratet war und auch eigentlich eine gute Ehe hatte, wie du sagst. Ja. Und jetzt in dem Alter, du bist 73 Jahre alt, trifft einen das nicht wie ein Schlag, wenn ich der Mann das sagt? Ich war so total verzweifelt. Mhm. Ich war zunächst natürlich erstmal geschockt. Ich fühlte mich wie erfroren und war total geschockt. Und hast du denn in eurer Beziehung so in der letzten Zeit schon irgendwie sowas mitbekommen, dass es nicht so richtig ist? Er hat das perfekt gespielt. Ja, ich hatte ja Rücksicht genommen, weil er ja den schlimmen Herzinfarkt hatte. Und er war 23 Tage im Koma und ich wusste, hatte Angst, wenn ich mich ihm sexuell nähere, dass ihm das schadet. Deswegen hatte ich mich total zurückgenommen. Und hat er das vermisst? Das weiß ich nicht. Er hat nie was gesagt und hat auch nie einen Versuch gemacht. Ist diese Frau, die er jetzt hat, ist die wesentlich jünger als er? Nö, 2 Jahre. 2 Jahre nur. Und also ich weiß, ist sie 61 oder 62 und mein Mann ist 63. Und wie haben die sich oder wo haben die sich kennengelernt? In der Reha-Klinik. In der Reha-Klinik, das auch noch. Ja. Und diese Reha-Klinik ist eigentlich bekannt dafür, dass jede zweite, dritte Ehe kaputt geht. Weil dann solche Dinge passieren. Ja. Du hast du gerade gesagt, am Beginn unseres Gespräches, ich kann jetzt wieder verzeihen. Ja. Du ist die ganze Sache ja noch frisch, wenn ich mich recht erinnere, hat er dich im Mai verlassen. Ja. So, und jetzt haben wir... Ist er nicht mehr bei mir. Ja. Aber wir sind ja noch nicht geschieden. Ja. Und jetzt kannst du schon verzeihen und der Schmerz ist nicht so groß? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe damals im März habe ich versucht, mich selber zu töten. Aber es ist nicht gelungen. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen nach 3 Tagen. Ach, du warst im Krankenhaus sogar? Ja, da war ich im Krankenhaus. Was hast du gemacht? Ich habe eine wahnsinnig Überdosis Insulin gespritzt. Ich bin Diabetiker. Und ich hatte mal in einer Zeitschrift gelesen, dass ein Industrieller seine Frau damit umgebracht hat. Und da habe ich gedacht, das kann ich auch selber machen. Das hast du aus Verzweiflung gemacht, weil du damit nicht zurechtkamst? Ich kam nicht zurecht. Ich war total verzweifelt und ich war total einsam und alleine. Aber umso erstaunlicher, dass du jetzt, obwohl gar nicht lange Zeit vergangen ist, sagst, ich kann ihm das schon verzeihen. Ja, es ist mir, dann war er jetzt im August, kam er nachts um 11:30 rief er mich an, ob er nach Hause kommen könnte. Das ist ja selbstverständlich, ich bin immer sehr lange auf, weil ich Dummi angucken muss. Und das mache ich seit vielen Jahren. Und deswegen bin ich immer sehr lange auf. Und ich bin eine Nachteule. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich kannst du kommen. Dann hat er hier 3 Stunden gesessen und dann ist er wieder weggefahren. Nächsten Abend kam er wieder und sagt dann zu mir, was hältst du davon, wenn ich wieder nach Hause komme? Da habe ich gesagt, ja gerne, selbstverständlich. Du weißt doch, ich liebe dich immer noch. Da sagt er, wie kannst du einen Mann wie mich lieben? Ich sage, was verstehst du von Frauen und von Frauenherzen? Und dann kam er Sonnabendmorgen wieder, sind wir einkaufen gegangen, haben gemeinsam gefrühstückt. Und da habe ich ihn gefragt, musst du heute nochmal weg? Ja, sagte er, aber es dauert nicht lange. Und dann kam er nicht wieder. Dann kam er erst Dienstagmorgen irgendwann wieder, als wenn gar nichts, überhaupt nicht die Rede davon war, dass er wieder nach Hause kommen wollte. Das heißt, er war dann wieder bei der Frau? Er war wieder bei der Frau. Er ist dann auch, davor war er zu ihr richtig gezogen. Seit Mai. Seit Mai, in ihre Wohnung. Und er wohnt ganz hier in meiner Nähe. Also das sind vielleicht 10 Minuten Fußweg von mir. Also hin und her. Ja. Und nun, was ist heute, was ist aktuell? Ja, heute ist es so, dass er einmal die Woche zu mir kommt und mir beim Einkaufen hilft und ich wasche ihn dafür seine Wäsche. Wie bitte? Wie bitte? Ja, du wäschst ihm die Wäsche? Ja, seine schmutzige Wäsche und die wasche ich dann. Nur bügeln tue ich nicht mehr. Ja, Gertrud, jetzt kriege ich aber nicht mehr die Beine auf den Boden. Ja, du wäschst ihm die Wäsche? Ja, er bringt mir seine schmutzige Wäsche. Warum wäscht die neue Frau ihm denn nicht die Wäsche? Das weiß ich nicht. Und warum machst du denn das? Ja Gott, von meinem bisschen Wäsche kriege ich die Maschine auch nie voll. Ja, aber... Und auch weißt du, das nehme ich gar nicht so tragisch. Am Anfang hat mich das geärgert, aber nur bügeln tue ich nicht mehr. Weißt du, wenn ich dann da stehe und seine Hemden exakt bügel und so und er geht dann mit ihr aus und so, also das kann ich nicht. Also Gertrud, fühlst du dich denn nicht ein bisschen ausgenommen von dem? Neue Flamme und du musst ihm die Socken waschen. Ich bin total verlassen und ich bin auch total einsam. Ich habe niemanden weiter und ich fühle mich von den 3 Kindern, die er mir damals mit in die Ehe gebracht hat, gibt es noch einen Sohn, der zu mir hält. Machst du das vielleicht auch aus dem Grunde, um ihn doch noch so ein bisschen an dich zu binden? Ich brauche Hilfe zum Einkaufen, weil ich habe ein kaputtes Handgelenk und ein kaputtes Knie. Ich bin eine Hand wäscht ja andere quasi. Ich versuche das auf freundschaftlicher Basis jetzt. Aber ist das denn nicht für dich immer sehr traurig und bitterlich, wenn er dann wieder geht und du ihn eigentlich gerne in deiner Wohnung hättest? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Am Anfang habe ich jedes Mal geweint. Wenn er die Tür zugemacht hat, habe ich hinter der Tür geweint. Das ist auch nicht mehr. Es gab plötzlich, irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Herzen einen Knacks und ich bin zur Erkenntnis gekommen, er kommt sowieso nicht mehr zu mir zurück. Also du hast auch gar nicht mehr die Hoffnung, dass er vielleicht doch sich nicht wieder mehr, ganz trennt von der Erzählt er denn von der anderen Frau? Nein, oder auch nicht. Gar nicht. Aber ich weiß, wo sie beiden wohnen jetzt. Mhm. Und aber ich habe die Hoffnung, dass er zu mir zurückkommt, aufgegeben. Ich habe jemanden immer noch sehr lieb. Mhm. Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ist das wirklich so ein eine Hand wäscht die andere, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Wäsche waschen? Ja. Oder ist dir das manchmal auch, geht dir das ans Herz, wenn du dann seine Wäsche hast und die reintust, in die Maschine wieder rausnimmst? Das ist ja doch... Ist eine andere Sache. Aber nun hat er ja immer noch den Wohnungsschlüssel. Mhm. Von hier, von meiner Wohnung. Mhm. Und den will er mir auch nicht geben. Ich habe ihn mal dazu aufgefordert. Nein, das will er nicht. Mhm. Und er zahlt ja auch die Miete hier noch. Mhm. Und alle Unkosten, die hier anfallen, so mit Fernsehen und Telefon und so, das zahlt er ja alles noch. Mhm. Und ich kriege von ihm Unterhalt. Er sagt immer 700 Mark, aber in Wirklichkeit sind es nur 400, 540, weil ich ja auch noch eine kleine Rente habe. Mhm. Und die geht ihm nicht an, die habe ich ja vor der Ehe erworben. Soll das jetzt alles so weiterlaufen, Gertrud? Genau so? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich willige in eine Scheidung nicht ein. Mhm. Ja? Und er hat auch mal gesagt, er will sich, wird sich nicht scheiden lassen. Mhm. Aber er ist ja sehr wankelmütig. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Nur mein Problem ist, ich bin so total vereinsamt jetzt. Mhm. Denn der eine Sohn, der, mit dem ich immer noch guten Kontakt habe, der wohnt in Hamburg. Mhm. Und ich wohne in Kiel. Gibt es denn keine so Freundinnen oder? Nein, die sind alle nicht mehr da. Die sind alle nicht mehr da. Die sind langsam weggestorben oder im Pflegeheim oder so. Mhm. Und ich sitze hier in meiner Wohnung immer ganz alleine. Also war er so der einzig wichtige Bezugspunkt für dich? Ja, nein, früher wohnte meine Mutter auch noch hier, die habe ich hier im Haus gehabt. Mhm. Und die ist auch schon seit 8 Jahren tot. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich total einsam. Mhm. Und das macht mich kaputt. Mhm. Die Abende das und die, ich, ja. das die, die Wochenenden und so tagsüber, dann läuft das Fernsehprogramm den ganzen Tag. Das ist aber Anita Domian, abends warte ich ja immer ab. Ja. Aber das ist auch so schwer, in dem Alter noch irgendwie neue Kontakte wieder zu knüpfen. Ja, es gibt hier auch so wenig Möglichkeiten. Mhm. Bist du irgendwie... am Randgebiet von Kiel. Mhm. Und da gibt es auch so wenig Möglichkeiten. Ich glaube immer, dass so die kirchlichen Gemeinden ganz gute Möglichkeit sind, dass man auch... Das ist auch zu weit für mich zu laufen. Auch zu weit. Ich habe ja jetzt kein Auto mehr. Ja. Und das ist zu weit für mich zum Laufen. Ich bin hingefallen und meine Kniescheibe und Kreuzband und Meniskus und wie das alles heißt, war alles kaputt. Mhm. Und dann habe ich mein Handgelenk kaputt, da hatte ich einen dreifachen Bruch drin. Und das ist alles ein bisschen schwierig geworden. Weißt du, dann kann ich auch verstehen, dass du dich da auf so ein Arrangement eingelassen hast mit dem Einkaufen, mit dem Wäschewaschen. Im ersten Moment dachte ich gerade, wie kann sie das machen? Aber jetzt ist mir das schon verständlicher, dass du das machst. Ja, ich brauche gerne eine gewisse Hilfe. Ja. Den Kleinkram, den kann ich mir noch alleine holen. Und das ist auch eine Abwechslung dann, wenn du das machst. Abwechslung, nein, das sagt die ganze Geschichte, dauert noch nicht mal eine Stunde. Und dann holt mich ab, dann fahren wir einkaufen zu Aldi und was es hier so gibt. Mhm. Und dann sind eine Stunde und noch nicht mal immer und dann ist es schon wieder weg. Du wohnst in der Nähe von Kiel, sagst du? Ich wohne in Kiel. Du wohnst in Kiel. Ja. Wenn jetzt ein netter, älterer Mensch, ein Mann oder Frau, vielleicht auch zugehört hat heute Abend und möchte mit dir Kontakt haben, sollen wir den Kontakt herstellen? Ja. Es könnte ja sein, ich weiß es nicht. Ich biete es dir mal an, weil ich sonst ganz ratlos bin und ich weiß auch nicht, wie... Domian, ich habe auch so hin und her überlegt und hatte auch was versucht. Ich hatte mit dem Mann von dieser Frau, die jetzt mit meinem Mann zusammenlebt, versucht mal Kontakt aufzunehmen, damit wir uns mal austauschen können über unsere Erfahrungen. Ja. Aber der redet immer nur von Bettgeschichten und das ist ja wirklich, ich fühle mich ja immer noch verheiratet und das wäre für mich Ehebruch. Also, wir machen mal Folgendes. Wenn sich, es kann durchaus sein, jemand melden sollte aus deiner, in der Umgebung oder aus Kiel, dann stellen wir gerne einen Kontakt her. Und ich möchte gerne, dass du noch ein paar Worte mit der Heide, meiner Psychologin, redest. Ja, gerne. Ja, vielleicht hat die auch noch eine Idee, wie man, vielleicht gibt es so alten Gruppierungen. Ja, aber wir haben nur einmal die Woche irgendwo so einen Kontakt. Vielleicht hat sie noch eine Idee, dann könnte sie dir das sagen. Du kennst das Verfahren, wenn du meine Sendung kennst, du legst auf und die Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Die Heide. Heide ist das, genau. Ja. Alles Liebe, alles Gute, Gertrud, von Herzen. Ich danke. Weißt du, Domian, man spricht immer von Liebe und Liebeskummer und Liebesleid nur von so jungen Menschen. Mhm. Aber dass es uns Alten auch treffen kann. Ja, absolut, hast recht. Da denkt immer niemand dran. Umso wichtiger ist, dass auch die alten Leute hier bei mir zu Wort kommen. Ja. Alles Gute. Ich danke dir, Tschüss. Julian. Tschüss. Wir haben 1.29 Uhr und 33 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute sind wir frei in der Themengestaltung. Das heißt, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor wir weitermachen, möchte ich euch einen sehr, wie ich finde und für mich bewegenden Brief vorlesen. Lieber Jürgen, ich heiße Jillian Joanne. Und ich bin 11 Jahre alt. Ich habe Angst, dass wir bald Krieg haben. Wie kann man nur so schreckliche Sachen machen? Ich habe solche Angst, dass wir alle bald nicht mehr richtig leben können. Ich möchte doch niemanden hassen, nur weil er anders glaubt. Ich möchte nicht, dass mein Bruder irgendwann einmal andere Menschen erschießen muss. Ich möchte später auch Kinder haben, aber ich weiß nicht, ob das geht. Mein Vater ist Amerikaner und lebt in New York. Und noch vor einer Woche habe ich ihn dort besucht und wir waren auch am World Trade Center. Jetzt ist alles, was wir gesehen haben, nicht mehr da. Mama hat mir immer gesagt, dass alle Menschen gut sind. Das kann ich nicht glauben. Alles, woran ich glaube, ist jetzt kaputt. Aber ich möchte auch später noch in Frieden leben. Alles, was ich denken kann, ist warum. Vielleicht fragst du dich, wieso ich deine Sendung sehe. Das liegt daran, dass ich nachts oft nicht schlafen kann und dann schaue ich fern. Glaubst du, dass wir bald Krieg haben und alle Menschen sterben möchten, müssen? Ich möchte das nicht. Viele liebe Grüße von Jillian. 11 Jahre alt. Liebe Jillian, wenn du jetzt zuschaust, ich glaube nicht, dass wir Krieg haben. Im Großen, wie man sich das so denkt und welche Befürchtungen, in dem Sinne, wie wir die Befürchtungen haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sicher etwas ernstere Zeiten auf uns zukommen, aber ich glaube nicht, dass es einen schlimmen, großen Krieg geben wird. Aber ich finde das sehr erstaunlich, dass du dir solche Gedanken machst und finde es auch ganz, ganz toll, dass du sie mir aufgeschrieben hast und mir geschickt hast. Und ich glaube, dass sehr viele, auch ganz junge Leute und Kinder, im Moment so denken und solche Sorgen und Ängste haben. Ich glaube, wir wollen hoffen, dass die Politik, die internationale Politik und die amerikanische Politik alles tun werden, dass solche schlimmen Dinge nicht passieren, wie du sie befürchtest oder wie viele andere sie auch befürchten. Danke für deinen Brief und dir und deiner Familie alles Liebe und alles Gute. Tina. Tina ist da und Tina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Tina. Ich bin ja schon dran. Du bist schon mal, ja. Ja, also wie gesagt, 23 bin ich. 23 bist du? Mhm. Und weswegen hast du angerufen? Weil ich am 20. Januar dieses Jahres vergewaltigt worden bin. Und in 3,5 Wochen habe ich einen Geburtstermin. Diesbezüglich. Du bist schwanger geworden durch die Vergewaltigung? Ja, und das habe ich aber erst 2 Tage in der 13. Woche gesagt, da kommt mein Frauenarzt. Also am 29. März. Mhm. Und das habe ich jetzt also nicht verstanden. Du hast es zu spät bemerkt, oder wie? Ja. Mhm. Ja. Erzähl mir mal, was am 20.01. passiert ist genau. Ich habe mich mit einem Freund von meiner Cousine und meiner Tante getroffen. Das war ein Bekannter. Ein Fabian. Und ich kannte ihn nur vom Telefon her. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch mich mit ihm an einem neutralen Ort getroffen, am Bahnhof. Mhm. Wir wollten ins Kino gehen, Eis essen gehen, den Abend locker ausgehen lassen. Und dann meinte er nur, weil ich halt auch damals knapp bei Kasse war, dass wir noch bei ihm Video gucken könnten. Mhm. Und da ich halt nur Positives von ihm gehört hatte durch meine Cousine, habe ich mir auch dabei nichts gedacht. Beim Telefon hat er auch den Eindruck dann bei mir hier auch hinterlassen. Er war sehr gesprächsfreudig, also ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Und am 20. Januar haben wir uns dann getroffen am Bahnhof. Er hat vorher noch an der Tankstelle dann was zu trinken geholt. Und wir sind dann zu ihm nach Hause gefahren. Und war dann kaum in der Wohnung gewesen. Und da hat er mir dann schon was trinken angeboten, das Glas dann rausgeholt, trinken eingeschenkt. Das habe ich zwar gesehen, aber nicht, wie er es zu Ende eingeschenkt hat. Also ich kann nicht behaupten, dass da irgendwas drin war. Ich vermute es mal, ich weiß es nicht. Denn ich habe kaum das Glas halb leer getrunken und es war Cola. Da bin ich sehr müde geworden, sehr schläfrig. Und er fing auch an, dann mich zu küssen und mich anzutatschen und hat versucht, mich auszuziehen, und ich habe mich versucht, dagegen zu wehren. Irgendwann lag ich dann unbekleidet dann da, er auch, und er wollte ihn nicht andrängen. Ich habe dann gesagt, nein. Und er wollte es wieder machen, und dann hat er gesagt, nein, und hab ihn dann immer weggestoßen oder weggeschubst. Und dann sagte er, warum nicht? Und dann, weil ich nicht will, ich kenne dich nicht, ja. Und dann sagte er, okay, ich möchte dann massieren. Und ich bin so müde geworden, ich hatte noch irgendwie, da war ich auch schon fast weg gewesen. Da habe ich mich dann nur umgedreht. Er wollte dann wahrscheinlich das Massageöl. Und fing an, dann mich zu massieren. Ich bin eingeschlafen, ich habe dann nichts mehr. Er hat dich dann im Schlaf vergewaltigt. Ich vermute es mal, weil wie gesagt, ich hatte davor keinen Sex gehabt, danach keinen Sex gehabt. Wann bist du denn wieder aufgewacht? Ich war 1,5 Stunden bis 2 Stunden danach. Wo war er da? Ich lag in seinen Arm. Er hat sich dann zu mir gelegt und hatte, wie gesagt, mich im Arm gehalten. Als ob wir ein Liebespaar wären. Also. Und was hast du dann gemacht? Bist du sofort aufgestanden und weggegangen oder hast du geredet mit ihm? Ich habe gefragt, warum hast du mich nicht geweckt? Und er sagte, dass ich halt so schön geschlafen hätte. Das habe ich ihm aber nicht abgetraut. Ich habe mich benutzt gefühlt, schmutzig gefühlt. Ich wusste aber nicht warum, weil ich, wie gesagt, nichts gemerkt hatte. Ich hatte keine Schmerzen und nichts. Und bist dann nach Hause gegangen? Ja, das kann man dann auch spanisch vor. Und zwar, wir wollten, wie gesagt, einen Tag ins Kino gehen und Eis essen gehen. Und das war zwischen 4 und 5 ungefähr. Und auf einmal sagte er, fahre ich wieder zurück zum Bahnhof. Und das kam mir auch schon spanisch vor. Und ich habe das dann sehr schön angezogen und wollte dann raus aus der Wohnung. Und er fuhr dann im Fahrstuhl wieder runter, aber ich wollte nicht in den Fahrstuhl auf einmal. Ich wollte nur noch weg von ihm. Ja. Das ist halt. Dann bin ich von den Treppen runtergelaufen, er fuhr mich dann zum Bahnhof. Und von da habe ich ihn auch nie wieder gesehen und auch nie wieder gesprochen. Und du bist jetzt sicher, dass das aufgrund dieses Vorfalles jetzt dieses Kind entstanden ist? Ja, von der Zeitrechnung her und wie es auch der Arzt errechnet hat, ist es so. Und du hast das wirklich dann erst so spät bemerkt, als du. Ja, weil wie gesagt, ich habe das dann auch verdrängt. Das war dann Tag passiert. Ich wollte an dem Tag auch nicht nach Hause. Ich bin zu meiner besten Freundin gefahren. Die wohnt hier in der Nähe bei mir. Wann ist jetzt die Geburt anberaumt? In 3,5 Wochen. In 3,5 Wochen. Etwa. Was ist das für ein Gefühl, Tina, jetzt? Die letzten Wochen für dich, die letzten Monate für dich, schwanger zu sein mit einem Kind, was aus einer Vergewaltigung entstanden ist, was du nicht willst, was für dich nur schlimme Erinnerungen hat? Es sind teilweise sehr negative Gefühle und teilweise auch positive Gefühle, weil man auch dann eine Beziehung zu dem Kind aufbaut, so oder so. Man spürt es wachsen, man spürt es einfach, wie es sich bewegt und so weiter, das hätte ich nicht gedacht. Also es sind durchaus auch innige Gefühle, es ist nicht nur so ein Gefühl des Ekels oder des Wegdrückens von dir. Innerlich vielleicht nein, äußerlich eigentlich schon. Also ich versuche es zu vermeiden, dass ich halt daran denke, wie es halt jetzt weitergeht. Ja, das ist auch meine nächste Frage. Willst du das Kind behalten oder möchtest du es zur Adoption freigeben? Da ich ein sehr familiengebundener Mensch bin und ich hänge sehr an meine Familie und die steht auch hinter mir. Und in meiner Familie ist auch schon eine freie Adoption gewesen, weil meine Tante vor 3,5 Jahren verstorben ist. Nee, vor 3 Jahren etwa. Sie hat ein Kind entbunden und 11 Tage später ist sie verstorben. Und der Vater des Kindes der wollte sich von der Mutter trennen. Mhm. Und normalerweise hätten sie dann das Kind aufziehen können, also meine Familie, meine Mutter. Ne? Mhm. Aber das wollte der Vater nicht, der hat es zur Adoption freigegeben. Mhm. Und das hat auch die ganze Familie dann sehr mitgenommen. Und deshalb möchtest du das nicht machen? Ich habe immer gesagt, wenn bei mir sowas passieren würde, ich bin eigentlich gegen Abtreibung. Mhm. Weil das erste Mal, dass ich an den 29.3. gedacht habe, war zur Abtreibung ist es zu spät, es war 2 Tage in der 13. Woche. Mhm. Mhm. Also für eine legale Indikation war das zu spät, auch wenn ich schon. Also das hättest du schon gemacht. Ich wüsste nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich wüsste nicht, ob ich es seelisch geschafft hätte. Weiß denn deine Familie oder wissen die Verwandten jetzt, was passiert ist und wie das Kind entstanden ist? Also ich habe es denen Mitte April hatte ich denen gesagt. Mhm. Meiner Mutter habe ich es 1,5 Wochen später gesagt. Mhm. Wie haben die reagiert? Wie deine Mutter reagiert vor allen Dingen? Sie war erst geschockt. Sie hat gesagt, dass sie sowas schon gedacht hätte, aber nicht, dass es eben so passiert ist. Das hat sie sich gedacht? Wie kann man sich denn sowas denken? Nein, weil ich mich halt sehr geändert hatte. Also ich war... Ach so. Mhm. Von meinem... Also sie hatte sich gedacht, dass du schwanger bist. Ja, genau, richtig. Sag mal, aber sie hat dann aber auch zu dir gestanden und hat gesagt, okay, dann mach du das so und wir ziehen das auch gemeinsam durch. Richtig, ja. Das ist ja auch eine sehr wichtige Sache und sehr erleichternd für dich. Ja, das schon. Also es gibt kein Naserümpfen in der Familie, dass Leute sagen, na, dass die sich darauf eingelassen hat oder dass man dir nicht glaubt oder so. Das ist nicht der Fall. Offiziell würde ich sagen, nein, aber inoffiziell, ich spüre da schon eigentlich, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass man mir nicht glaubt, dass ich eben wirklich gedacht, dass er hat. Einige denken, Mann, der hat nicht verhütet oder ist doof oder sonst irgendwas. Mm. Ne? Dieses Gefühl habe ich des Öfteren, aber ich kann es nicht bezeugen, ob das auch wirklich so stimmt. Ja, man denkt sich dann wahrscheinlich auch viel, ne? Und redet sich vielleicht auch viel ein. Ja, genau, genau so ist es. Hast du eigentlich Angst vor der Geburt, vor der Sekunde, wo du das Kind zum ersten Mal sehen wirst? Ja, frag mich wie. Also das sind sehr viele Gefühle dabei. Das positive Gefühl ist, wow, du hast das zustande gebracht, das ist von dir, das ist dein eigenes Fleisch und Blut, das gehört zu dir. Du hast was hinterlassen in der Welt. Das ist ja nicht gerade so positiv hier, aber trotzdem. Aber dann ist es auch wieder, weil es ein Vater der Amerikaner war, ist es wieder so, dass du eben denkst, ich wohne in der Kleinstadt und meine Familie ist ja sehr bekannt. Das heißt, das könnte sein, dass das Naserümpfen zur Folge haben wird. Es könnte sein, ja, aber... Aber die Tendenz bei dir, das habe ich jetzt schon so verstanden, geht dahin, dass du das Kind behalten wirst. Ja, eigentlich schon, weil ich, wie gesagt, durch die Familie sehr familiengebunden bin. Hast du nicht irgendwelche Anstrengungen unternommen, doch diesen Mann ausfindig zu machen? Er ist ja immerhin durch einen Kontakt deiner Cousine, sagst du, ne, entstanden. Ja, also ich habe die Adresse, die habe ich leider im Kopf. Was, die hast du im Kopf, die Adresse? Ja. Von ihm? Ja. So unglaublich, wie es ist, aber... Du hast die Adresse von ihm sogar. Die bitte, ja. Du hast die Adresse von ihm. Ich habe die Adresse, ich habe den Namen und so weiter und so fort. Und dir ist es nie überhaupt... Polizei. Ja, genau. Bei der Polizei war ich gewesen, aber ich habe erst mal eine Anzeige gemacht gegen Unbekannt, weil ich einfach Angst hatte vor den Folgen, vor dem Gerichtsverfahren, weil es ja auch ein sehr Druck ist und so ein Gerichtsverfahren, der ist ja nicht gleich morgen, der ist ja ein Jahr, anderthalb Jahre später und da wird man auch nochmal... Ja. Hast du das Verfahren deshalb, hast du es deshalb dann unterlassen, ihn anzuzeigen? Ja, also von dem Namen her und da ich Sozialhilfeempfängerin jetzt bin, seit August, der 20.8., habe ich dann beim Sozialamt dieses angeben müssen, weil die dann Unterhaltsgeld damit einberechnen. Und wenn das Kind da ist, muss ich dann zum Jugendamt gehen und dann da dann das Geld nicht machen. Das heißt, du willst du wirst diesen Mann nicht anzeigen und dieser Mann wird auch nie erfahren, dass er Vater eines Kindes ist. Ja doch, weil ich ja dann beim Jugendamt das melden muss. Ach so, dann musst du das melden mit seiner Achso. Wenn ich Unterhalt von ihm möchte, muss ich es melden, ist ja klar. Und vor diesem ersten Kontakt wieder habe ich halt auch wieder eine schreckliche Angst. Und viele meiner Familie sagen, viele meiner Familienmitglieder und meiner Freunde sagen, Mensch, zeig ihn doch an. aber ich habe früher auch immer gesagt, Mensch, wenn ich in so einer Lage bin, ich zeige den Kerl an, wer das hat eingesperrt und so weiter und so fort. Aber wenn man selbst immer so in der Lage ist, nur jetzt ist die Situation ganz, ganz anders. Jetzt geht es erstmal darum, dass du die Geburt gut überstehst und dass danach dann auch die richtigen, für dich richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal redest, Tina. Aha. Mit Heide. Mhm. Hast du im Moment so eine Betreuung? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, also eine psychologische Betreuung habe ich noch nicht, aber ich habe, wie gesagt, sehr viele Leute, mit denen ich reden kann. Aber das sind meistens Freunde und Familie. Und ich habe hier in meiner Stadt auch eine, die von, ich glaube, Recht auf Leben heißt diese Institution und sie hilft mir auch sehr. Okay, wir machen das mal so, du legst auf und meine Psychologin ruft. Ich bin schon von euch angerufen worden. Ja, ja, du musst aber jetzt nochmal auflegen und dann rufen wir dich nochmal an. Ah, okay. Ja? Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss, Tina. Ich bin jetzt erstmal bei dir jetzt durchgekommen. Ich habe es schon so oft probiert. Ja. Auch wegen anderen, also schon, ich glaube, schon vier, das sind Jahren. Aber das ist ja nun wirklich eine sehr schlimme Geschichte gewesen, die du. Ja. Und ein sehr großer Konflikt, ja, in dem du da steckst. Ja. Leg mal auf, wir rufen gleich wieder an. Mhm, okay, okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Benjamin ist dran und Benjamin ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Benjamin. Ja, also ich habe zu dem Thema von gestern. Wollte ich noch was zu sagen? Mhm. Und zwar, ich kann meiner Mutter nicht verzeihen und auch meinem Vater nicht mehr, mein Stiefvater. Was ist denn geschehen? Also, es hat so angefangen, wo ich 10 Jahre alt war, da hat mein Stiefvater mich verprügelt, mit Gegenständen auch, und ich war auch öfters im Krankenhaus, wegen schweren Verletzungen. So stark hat er dich geprügelt? Ja. Ja. Und ja, ich habe seit 3 Jahren auch eine Freundin, mit der ich auch ein Kind zusammen habe. Auch schon? Mit deinem jungen Alter von 18 Jahren? Ja, die Pille hat nicht mehr gewirkt. So. Und ja, ich also... Du lebst mit deiner Freundin jetzt auch zusammen? Nein, also das ist so eine Betreuung. Mhm. Und da ist meine Freundin jetzt auch drin und ich habe eine eigene Wohnung gekriegt. Okay, das ist die aktuelle Situation. Du kannst nicht verzeihen deinem Vater und deiner Mutter. Dein Vater hat dich sehr, sehr misshandelt, kann man ja fast schon sagen, wenn du sagst, dass du erzählst, dass du im Krankenhaus warst. Wie viele Jahre ging das, dass dein Vater dich so geschlagen hat und so zugerichtet hat? Bis jetzt vor kurzem. Bis vor kurzem? Ja. Du bist 18 Jahre alt? Ja. Und welche Rolle spielt deine Mutter dabei? Meine Mutter, die stand nur daneben und hat zugeguckt. Immer? Ja, sie hat immer gesagt, ja, hört zwar auf, aber mein Vater hat nie aufgehört und dann hat sie nur dann, wenn ich sie hinterher, wenn wir alleine gewesen sind und ich sie gefragt habe, warum sie nichts unternommen hat, hat sie gesagt, ich kann sowieso nichts gegen ihn ausrichten. Aber das überzeugt dich auch nicht heute. Du wirfst ihr vor, dass sie nicht eingeschritten ist und dass sie nichts unternommen hat. Ja. Wie lange bist du jetzt aus dem Elternhaus raus? 3 Wochen. 3 Wochen erst. Und der hat dich bis vor kurzem noch geschlagen? Mhm. Wie alt ist dein Kind? 1 Jahr und 2 Monate. Siehst du das Kind oft? Ja. Das Problem ist, wenn meine Freundin mich anschreit, dann drehe ich durch und knall die Türen oder werfe Gegenstände vor die Wand. Und ich habe auch einmal schon die Hand gegen ihr erhoben, aber habe sie nicht geschlagen. Und ich habe einfach nur Angst, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Dass du deine Freundin schlägst? Und auch das Kind. Auch das Kind, wenn du provoziert bist oder wenn du einfach durchdrehst? Ja. Aufgrund auch der schlechten Erfahrung, die du gemacht hast, weil du ja einfach auch noch sehr, sehr verletzt bist, ne? Und durcheinander bist du einfach. Ja. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu reden, so. Ja. Hast du noch gar nicht gemacht? Nein. Wie kam das jetzt, dass du sagst, du bist erst 3 Wochen weg von zu Hause? Hat das jetzt mit deinem Alter, mit deinem 18. Lebensjahr was zu tun? Oder warum jetzt erst? Warum bist du nicht schon früher weg? Weiß ich nicht, weil ich Angst hatte, dass, weil ich bin jetzt 18, jetzt bin ich für mich alleine verantwortlich und ich habe gedacht, die könnten mich immer wieder zurückholen. Mhm. Wie sieht jetzt der Kontakt im Moment aus in den letzten 3 Wochen mit deiner Mutter, deinen Eltern? Mit meiner Mutter einigermaßen, aber irgendwie kann ich ihr immer noch nicht verzeihen, aber mit meinem Stiefvater überhaupt nicht. Mhm. Hat deine Mutter sich denn jetzt mal versucht, dir ein bisschen mehr noch sich zu erklären? Redet ihr über all das Schlimme, was vorgefallen ist? Ja, sie will sich immer wieder bei mir entschuldigen. Immer wieder? Aber auf irgendeine Art und Weise kann ich das nicht annehmen. Wie oft warst du im Krankenhaus? Das weiß ich nicht mehr. So oft? Ja. Was war die schlimmste Verletzung, die er dir zugefügt hat? Lendenwirbel, der angeknackt war. Da lag ich 5 Wochen flach. 5 Wochen im Krankenhaus? Mhm. Hat dich aufs Gesicht geschlagen? Ja. Das heißt, du hast auch immer wieder Gesichtsverletzungen gehabt? Mhm. 3 oder 4 Mal Nasenbeinbruch. Mhm. Die Nase, die musste auch wieder richtig gerichtet werden. Mhm. Benjamin, wie, von was und wie lebst du jetzt im Moment? Also ich kriege so von Jugendamt so wirtschaftliche Jugendhilfe und gehe aber auch arbeiten. Was machst du vom Beruf? Also ich hatte eine Kochlehre angefangen, ja. Habe sie aber abgebrochen, weil ich eben auch kurzärmliche Sachen anziehen musste, aber nicht mehr konnte, weil ich auch blau hatte und alles dick angeschwollen hatte. Und die habe ich dann abgebrochen und jetzt arbeite ich in einer Druckereifirma. Wir müssen nochmal sagen, dass es nicht nur in Anführungszeichen, aber in dicken Anführungszeichen, dass er dir mal ab und zu eine gescheuert hat. Der hat dich wirklich misshandelt, ne? 8 Jahre lang. Schwerst misshandelt, ne? Bis hin zu den schweren Verletzungen, die du gerade geschildert hast. Jetzt muss ich dir erstmal ein ganz großes Kompliment machen, dass du hier anrufst und diese Angst selbst aussprichst, dass du Angst hast, irgendwann deine Freundin oder dein Kind zu schlagen. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, Benjamin, dass du das selbst so siehst. Manch einer würde in einer Situation gar nicht darüber nachdenken und das irgendwann in einer großen Gefühlserregung tun. Aber du hast es ja schon mal erkannt, dass da vielleicht ein Problem steckt und eine Gefahr. Das finde ich schon mal ganz toll und ich finde es auch sehr, sehr mutig, dass du überhaupt hier anrufst. So, jetzt finde ich, dass du ganz, ganz, ganz dringend richtig gute Hilfe brauchst. Und das, was wir jetzt gerade hier machen, ist vielleicht der allererste Schritt in diese Hilfe. Du brauchst nämlich Hilfe in Form eines guten Psychologen, eines guten Therapeuten, zu dem du jede Woche gehen kannst und mit dem du alles und alles und alles durchsprechen kannst. Du hast so viele Verletzungen an deiner Seele erfahren in all den Jahren. Da musst du jetzt mit jemandem ran, um das gemeinsam zu bewältigen oder zu heilen. Auch wenn der Körper jetzt gesund ist im Moment, aber die Seele ist es überhaupt nicht. Wärst du denn bereit dazu, dass du zu einem Psychologen demnächst regelmäßig gehst? Ja. Weil es hilft dir ja und letztendlich dann auch deiner Familie und deinem Kind und deiner Freundin. Ja. Möchtest du denn gerne mit der jetzigen Freundin und mit dem Kind irgendwann mal so eine richtige Familie aufbauen? Mhm. Das heißt, du hast die Freundin schon sehr lieb. Ja. Und sie dich auch. Ja. Und du den Kleinen auch. Ja. Ja. So, das sind doch alles schon mal sehr gute Voraussetzungen. Dass ihr beide euch lieb habt, das ist schon mal was ganz Wichtiges und es ist ein kleines Kind da. Und du hast jetzt erkannt für dich, da stimmt was nicht bei mir, da muss man jetzt irgendwas machen. Und da wird auch was gemacht. Ich habe im Hintergrund eine ganz tolle Frau. Das ist die Heide. Das ist eine Psychologin, eine Diplompsychologin. Und die wird dir jetzt mal in aller Ruhe, das können wir gar nicht, müssen wir auch gar nicht hier im Radio und Fernsehen machen, in aller Ruhe erklären, was du jetzt alles machen solltest demnächst. Und sie wird dir auch helfen. Sie wird dir ein paar Adressen geben und Telefonnummern, wohin du dich wenden solltest. Und das wünsche ich dir von Herzen, Benjamin, dass du einen guten Ansprechpartner findest, der mit dir zusammen dir hilft, aus dieser schlimmen Zeit herauszukommen und die ein bisschen in Vergessenheit geraten zu lassen. Ja. Ja? Also nochmal ganz toll, dass du angerufen hast. Wirklich. Ohne Respekt. Leg mal bitte auf. Mhm. Ne? Und wir rufen dich, das heißt die Heide ruft dich gleich wieder an. Mhm. Okay. Alles Gute. Mhm. Jo. Tschüss, Benjamin. Tschüss. Ich bin verbunden jetzt mit Jasmin. Jasmin ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jasmin. Als erstes mal wollte ich sagen, Benjamin, ich drück dir alle Daumen und sei froh, dass du es schon so weit geschafft hast. Das ist sehr lieb von dir und das wird ihn sicher auch freuen, dass jetzt auch eine ganz fremde Person das einfach so sagt. Ja, er hat es ja schon weit gesagt. Was ist dein Thema, Jasmin? Okay, Domian, ich wollte mich bei dir bedanken. Wir hatten vor deiner Pause miteinander telefoniert. Mhm. Und da ging es darum, dass ich mir nicht sicher war, ob ich zu dem Vater von meinem Kind zurück soll. Mhm. Obwohl er meinen Sohn geschlagen hat, wo er 4 Wochen alt war und obwohl er mich sehr lange geschlagen hat. Ich erinnere mich gut, ja. Ja. Mhm. Und ich wollte sagen, ich bin nicht zu ihm zurückgegangen. Mhm. Und ich gehe jetzt auch wieder arbeiten. Mhm. Seit einem Monat, mein Sohn geht zu einer Tagesmutter. Mhm. Und ich habe den Kontakt auch ganz abgebrochen zu ihm. Und er hat das auch jetzt akzeptiert, dass du den Kontakt abbrichst? Nee, er probiert es über verschiedene TV-Sendungen, mich in irgendwelche Talkshows zu schleppen. Mhm. Und also Sachen, aber darauf lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Wo wollte er dich hinschleppen? Zu Sat.1 zu einer Talkshow. Mhm. Wir hatten mich angerufen und wollten, dass ich komme. Und das habe ich dann aber abgelehnt. Hast du Angst im Moment? Nein, keines mehr. Keine Angst? Nein. Und die Entscheidung ist jetzt ganz klar, das war ja damals noch so sehr zwiespältig, ne? Genau. Und ich habe mich ja schon ein bisschen, ich war ja auch erregt, ne, dass du überhaupt noch... Ja, dass du überhaupt noch da mit dem Gedanken gespielt hast, wieder zu ihm zu gehen, ne? Genau, ja. Jetzt ist die Entscheidung absolut klar und absolut gefallen, nie wieder dieser Mann, der dir das angetan hat und deinem Kind angetan hat. Genau. Das ist sehr schön, dass du angerufen hast und dass du durchgekommen bist und mir das erzählst. Ja, das wollte ich unbedingt machen. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ich diese Rückmeldungen bekomme. Und sicher viele Leute, die uns zuschauen und sich an die Fälle erinnern, auch. Denn man denkt ja oft darüber nach, was ist denn eigentlich daraus geworden, was ist mit dem Mensch passiert und mit der Anruferin. Oft gemerkt, ja. Sehr schön, sehr schön. Und alles Gute dir und deinem Kind, Jasmin. Ja, und dir nochmal 1000 Dank. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch Tanja dran und Tanja ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Tanja. Guten Morgen erstmal. Nicht mehr so viel Zeit. Wir machen das jetzt ziemlich gerafft alles. Deswegen hast du angerufen. Ganz einfach. Mein Mann hat vor 10 Wochen aus heiterem Himmel zu mir gesagt, er will die Scheidung. Mhm. Er sagt, das ist nicht wegen einer anderen, aber er ist mittlerweile mit einer 17-Jährigen zusammen. Wie alt ist er? 24. Mhm. Mhm. Also er wird im Dezember 24. Mhm. Aber auf eine Art verstehe ich ihn nicht. Er kommt regelmäßig zu mir, auch um seinen Sohn zu sehen. Und er sagt, ich soll um ihn kämpfen, weil er im Moment auf eine Art weiß er nicht, ob er mich noch liebt oder ob er jetzt seine neue mehr liebt. Und ich weiß echt nicht, ob ich wirklich um ihn kämpfen soll oder nicht. Hm. Wie empfindest du denn für ihn? Das ist ja die allererste und wichtigste Frage. Ja, auf eine Art hasse ich den bis zum geht nicht mehr, aber auf der anderen Art liebe ich den auch. Hm. Da ist wie lange seid ihr zusammen schon? Wir wären jetzt 5 Jahre zusammen. 5 Jahre zusammen. Mhm. Mhm. Und wie lange läuft das mit der anderen Frau? Das läuft jetzt gut 8 Wochen. Mhm. Und hat weiß ich davon. Weißt du davon? Es kann ja sein, dass da irgendwie schon vorher was gegangen ist. Ja. Wie stellt er das denn dar, wie die Beziehung zu dieser Frau ist? Ja, er sagt, er ist auf eine Art mit ihr glücklich, nur die ist so eifersüchtig und wenn er mit mir zusammen wäre, da wäre wieder die Verantwortung da eben, weil die Ehe und das Kind und er will einfach die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Also ihr habt ein Kind? Ja. Ja. Mhm. Ja, unser Sohn ist 2 Jahre. Mhm. Und da möchte er nicht die Verantwortung übernehmen wieder für die Ehe? Ja, richtig. Das klingt aber alles sehr, sehr verschwommen. Er möchte nicht die Verantwortung wieder übernehmen für die Ehe und die andere ist eifersüchtig. Klingt nicht so, als würde der dich sehr lieben und würde der wirklich zu der Familie stehen? Klingt nicht so. Ja, das sagen meine Eltern und alles mir auch. Mhm. Und aber irgendwo das Herz hängt trotzdem noch dran. Mhm. Und ich hab damals den Fehler für ihn gemacht und habe alle Freunde fallen lassen. Mhm. Und jetzt überhaupt auch wieder Kontakt zu finden, ist schwer. Mhm. Das ist klar. Und dass man da auch sehr zwiegespalten ist, ist natürlich auch nachvollziehbar, wenn man 5 Jahre zusammen ist und ein Kind gemeinsam hat. Das lässt sich ja nicht alles so wegwischen. Aber man muss den Gegebenheiten aber natürlich auch ins Auge schauen, die jetzt da sind, ne? Und wie der Typ jetzt drauf ist. Tanja, jetzt ist meine Sendung leider gleich zu Ende. Dummerweise. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg doch mal bitte auf. Ja, alles klar. Bis gleich. Okay. Tschüss. Bis gleich. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spikowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Nikolas Schelzig, Thorsten Pallut, Pamela Koppay, Dirk Windhüsen und Peter Ossianowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, spurlos verschwunden. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir sind Montag wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ciao.